Abschnitt 6 aus Die Frau in Weiß, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Miss Halcombs Aussage, Tagebuch, Fortsetzung, Teil 4. Sir Percival zögerte, ging mir ein paar Schritte nach und machte mir zu meinem größten Erstaunen eine Entschuldigung. »Ich bitte um Verzeihung, Miss Halcombe«, sagte er, »mir ist in letzter Zeit nicht recht wohl gewesen und ich fürchte, es hat mich etwas reizbar gemacht. Aber ich möchte gern wissen, was in aller Welt Mrs. Catherick hier wollte. Warum kam sie? War die Haushälterin die einzige Person, die sie sah?« »Soviel ich weiß, war sie die einzige«, entgegnete ich. Der Graf legte sich abermals dazwischen. »In dem Falle würde ich die Haushälterin befragen«, sagte er, »warum nicht gleich zur Quelle gehen, Percival?« »Ganz recht«, sagte Sir Percival. »Natürlich ist die Haushälterin die rechte Person zu befragen. Sehr dumm von mir, das nicht gleich zu sehen.« Mit diesen Worten verließ er uns augenblicklich, um zum Hause zurückzukehren. Des Grafen Beweggrund, den Vermittler zu machen, verriet sich, so wie Sir Percival den Rücken gewandt hatte. Er hatte mir eine Masse Fragen über Mrs. Catherick und den Zweck ihres Besuches in Blackwater Park vorzulegen, die er in seines Freundes Gegenwart kaum hätte tun können. Ich machte meine Antwort so kurz, wie es die Höflichkeit zuließ, denn ich hatte bereits beschlossen, jeder Annäherung zu vertrauten Mitteilungen zwischen dem Grafen und mir von vornherein entgegenzutreten. Laura half ihm jedoch unbewussterweise, indem sie selbst mir Fragen vorlegte, die mir keine andere Wahl ließen, als entweder sie zu beantworten oder allen beiden in dem sehr falschen und wenig beneidenswerten Charakter einer Mitwisserin von Sir Percival zu erscheinen. Das Ende davon war, dass in ungefähr 10 Minuten der Graf ebenso viel über Mrs. Catherick und über die Ereignisse wusste, die uns auf so seltsame Weise mit ihrer Tochter Anna in Verbindung gebracht hatten, als ich selbst. Und zwar von dem Augenblicke an, wo Walter Hartwright ihr begegnete, bis auf diesen Tag. Die Wirkung dieser meiner Auskunft auf ihn war in einer Beziehung ziemlich bemerkenswert. So intim er auch mit Sir Percival ist und so gut er auch von dessen Privatangelegenheiten im Allgemeinen unterrichtet zu sein scheint, ist er doch offenbar ebenso weit entfernt wie ich etwas von der wahren Geschichte von Anna Catherick zu wissen. Das ungelöste Geheimnis in Bezug auf die unglückliche Frau wird jetzt in meinen Augen doppelt verdächtig durch die feste Überzeugung, dass Sir Percival den Schlüssel zu demselben selbst seinem vertrautesten Freunde vorenthalten hat. Es war unmöglich, die eifrige Neugier in den Blicken und Manieren des Grafen zu missdeuten, als er begierig jedem Worte lauschte, das von meinen Lippen fiel. Ich weiß wohl, dass es viele verschiedene Arten von Neugier gibt, aber die einer vollkommenen Überraschung ist unverkennbar und falls ich sie jemals sah, so war dies in dem Augenblicke im Gesichte des Grafen. Während dieser Fragen und Antworten waren wir alle langsam durch die Anlagen zum Hause zurückgekehrt. So wie wir hier anlangten, war das Erste, was wir sahen, Sir Percivals Gig, das angespannt vor der Tür hielt und der Groom, der in seiner Stalljacke das Pferd hielt. Nach diesen unerwarteten Erscheinungen hatte das Verhör der Haushälterin bereits wichtige Erfolge gehabt. »Ein schönes Pferd, mein Freund«, sagte der Graf mit der bezauberndsten Vertraulichkeit zum Reitknechte. »Ihr wollt ausfahren?« »Ich fahre nicht, Sir«, sagte der Mann auf seine Stalljacke blickend, in sichtbarem Verwundern, ob der ausländische Herr sie wohl für seine Livree halte. »Mein Herr fährt sich selbst.« »Aha«, sagte der Graf, »in der Tat, mich wundert's, dass er sich die Mühe nimmt, da er doch euch dazu hat. Wird er das schöne blanke Pferd mit der langen Fahrt ermüden?« »Ich weiß nicht, Sir«, entgegnete der Groom, »s ist ein Mutterpferd, Sir, und das mutigste Tier, das wir im Stalle haben. Sie heißt die braune Molly, Sir, und geht, bis sie umfällt. Sir Percival nimmt Isaac von York gewöhnlich für kurze Entfernungen.« »Und eure blanke, mutige, braune Molly für die langen?« Jawohl, Sir. Der logische Schluss, Miss Harcomb, sagte der Graf sich schnell zu mir umwendend, ist demnach, dass Sir Percival heute eine lange Fahrt vorhat. Ich erwiderte nichts. Ich zog nach dem, was ich von der Haushälterin gehört und was ich vor mir sah, meine eigenen Schlüsse, und es lag mir nicht daran, dieselben mit Graf Fosco zu teilen. Als Sir Percival in Cumberland war, dachte ich bei mir, machte er einen langen Spaziergang, um die Familie zu Todds Ecke über Anna auszufragen. Ist er etwa jetzt in Hampshire im Begriffe, eine noch längere Spazierfahrt zu machen, um Nachfragen über Anna bei Mrs. Catherick zu Birmingham anzustellen? Wir gingen alle ins Haus. Als wir über den Flur gingen, trat Sir Percival aus der Bibliothek uns entgegen. Er schien in Eile und sah blass und sorgenvoll aus, war aber dessen ungeachtet in seiner höflichsten Laune, als er uns anredete. »Ich bedauere zu sagen, dass ich euch verlassen muss«, begann er. »Ich habe eine lange Fahrt vor, eine Sache, die ich nicht gut verschieben kann. Ich werde morgen bei guter Zeit wieder da sein, ehe ich aber gehe, möchte ich die kleine Geschäftsformalität beseitigen, von der ich heute Morgen sagte. Laura, willst du in die Bibliothek kommen? Es wird dich keine Minute aufhalten, eine bloße Formalität. Darf ich sie ebenfalls bemühen, Gräfin?« »Ich wünsche bloß, dass ihr, du und die Gräfin Zeugen einer Unterschrift seid. Weiter nichts. Kommt gleich und macht die Sache ab.« Er hielt die Tür der Bibliothek für sie offen, bis sie alle eingetreten waren, folgte ihnen und schloss sie leise hinter sich. Ich blieb einen Augenblick allein in dem Flur stehen, während mein Herz heftig pochte und schlimme Ahnungen sich bei mir einschlichen. Dann wandte ich mich zur Treppe und stieg langsam hinauf nach meinem Zimmer. Gerade als ich die Hand auf die Türklinke gelegt, hörte ich Sir Percivals Stimme, die mir von unten zurief. »Ich muss Sie bitten, wieder herunterzukommen«, sagte er. »Es ist Foscos Schuld, nicht die meine, Miss Harcomb. Er hat irgendeinen unsinnigen Einwand dagegen zu machen, dass seine Frau Zeugin ist und mich daher genötigt, sie zu bitten, zu uns in die Bibliothek zu kommen.« Ich trat sofort mit Sir Percival ins Zimmer. Laura stand wartend beim Schreibtische und drehte ihren Gartenhut unruhig in den Händen herum. Die Gräfin saß neben ihr in einem Lehnstuhle, in ihren Zügen malte sich unerschütterliche Bewunderung für ihren Gemahl, welcher am anderen Ende des Zimmers am Fenster stand und die welken Blätter von den Blumen ablas. So wie ich hereintrat, kam der Graf mir entgegen, um mir seine Erklärung zu geben. »Ich bitte tausendmal um Vergebung, Miss Harcomb«, sagte er. »Sie wissen, welchen Charakter man in England meinen Landsleuten beilegt. Wir Italiener sind nach des guten John Bulls dafürhalten alle von Natur hinterlistig und argwöhnisch. Nehmen Sie gütigst an, dass ich um nichts besser bin als meine Landsleute. Ich bin ein hinterlistiger, argwöhnischer Italiener. Sie haben dies selbst schon gedacht, verehrte Dame, nicht wahr? Nun gut, es macht einen Teil meiner Hinterlist und meines Argwohns aus, etwas dawider zu haben, dass die Gräfin Zeugin von Lady Glides Unterschrift sei, wenn ich selbst ein Zeuge bin. »Es gibt auch nicht den Schatten eines Grundes für seine Weigerung«, sagte Sir Percival. »Ich habe es ihm erklärt, dass das englische Gesetz seiner Frau sowohl als ihm gestattet, Zeugen bei derselben Unterschrift zu sein.« »Ich gebe es zu«, sagte der Graf. »Das Gesetz von England sagt ja, aber Foscos Gewissen sagt nein.« Er spreizte seine dicken Finger über seiner Brust aus und verbeugte sich feierlich, wie wenn er uns hiermit sein Gewissen als einen erhabenen Zuwachs der Gesellschaft vorstelle. »Was dies für ein Dokument sein mag, welches Lady Glyde zu unterzeichnen im Begriffe ist«, fuhr er fort, »weiß ich nicht, noch wünsche ich es zu erfahren. Ich sage bloß, dass zu irgendeiner Zeit der Zukunft die Umstände sich so gestalten können, dass Sir Percival sich genötigt sehe, sich auf die beiden Zeugen zu berufen, in welchem Falle es sicherlich wünschenswert ist, dass diese Zeugen zwei Ansichten vertreten, die voneinander völlig unabhängig wären. Dies kann nicht sein, wenn meine Frau mit mir unterzeichnet, denn zwischen uns beiden gibt es nur eine Ansicht, und das ist die meinige. Ich will nicht, dass man jemals sagen könne, die Gräfin habe auf meinen Befehl gehandelt und sei demzufolge eigentlich gar kein Zeuge. Ich spreche in Percivals Interesse, wenn ich vorschlage, dass mein Name als der von Percivals nächstem Freunde erscheine und Miss Harcombs Name als der von seiner Gemahlin nächststehender Freundin. Ich bin ein Jesuit, wenn es Ihnen gefällt, so zu denken, ein Wortklauber, ein Kleinigkeitskrämer, ein Mann von Grillen und Skrupeln, aber ich hoffe, dass Sie mir aus Barmherzigkeit gegen meinen argwöhnischen italienischen Charakter und mein beunruhigtes italienisches Gewissen willfahren werden. Er verbeugte sich abermals, trat ein paar Schritte von dem Tische zurück und entzog sein Gewissen unserer Gesellschaft so höflich, wie er es uns vorgestellt hatte. Des Grafen Skrupel mochten rechtlich und vernünftig genug sein, aber in seiner Art und Weise, sie auszusprechen, lag etwas, das meinen Widerwillen mit der Unterschrift irgendwie zu tun zu haben, noch vermehrte. Keine Rücksicht von geringerer Wichtigkeit als meine Gefühle für Laura hätte mich bewogen, überhaupt Zeugin zu werden. Doch ein einziger Blick auf ihre beunruhigten Züge bestimmte mich lieber, alles zu wagen, ehe ich sie verließe. »Ich bin bereit, da zu bleiben«, sagte ich, »und falls ich keine Gründe sehe, meinerseits Einwendungen zu machen, dürfen Sie auf mich als Zeugin rechnen.« Sir Percival sah mich scharf an, als ob er etwas zu sagen im Begriffe sei. In demselben Augenblick aber zog die Gräfin seine Aufmerksamkeit auf sich, indem sie sich von ihrem Platze erhob. Sie hatte offenbar einen Blick vom Grafen erhalten, der ihr den Befehl erteilte, das Zimmer zu verlassen. »Sie brauchen nicht zu gehen«, sagte Sir Percival. Die Gräfin sah sich abermals nach Befehl von ihrem Gemahl um, erhielt ihn, sagte, sie ziehe es vor, uns unserem Geschäfte zu überlassen, und ging entschlossen hinaus. Der Graf zündete sich eine Zigarette an, kehrte zu den Blumen am Fenster zurück und blies in einem Zustande tiefster Aufmerksamkeit dem Tode der Insekten gewidmet kleine Rauchwolken auf die Blätter. Unterdessen öffnete Sir Percival eine Schublade unter einem der Bücherschränke und nahm aus derselben ein Dokument, das mehrmals der Länge nach zusammengefaltet lag. Er legte es auf den Tisch, öffnete bloß die letzte Falte und legte seine Hand auf das übrige. Auf dieser letzten Falte sah man ein Stück unbeschriebenen Papieres, auf das an gewissen Stellen Oblaten geklebt waren. Jede Zeile der Schrift war in dem Teile verborgen, den er mit der Hand bedeckt hielt. Laura und ich schauten einander an. Ihr Gesicht war bleich, doch zeigte es weder Unentschlossenheit noch Furcht. Sir Percival tauchte eine Feder ins Tintenfass und reichte sie seiner Frau. »Schreibe deinen Namen hierher«, sagte er auf eine Stelle deutend. »Sie und Fosco werden sodann Ihre Namen hier diesen Oblaten gegenüber niederzuschreiben haben, Miss Harcomb. Komm her, Fosco, man gibt keine Zeugen bei einer Unterschrift ab, indem man aus dem Fenster gafft und Rauch auf die Blumen bläst.« Der Graf warf seine Zigarette fort und trat zu uns an den Tisch, indem er unbekümmert seine Hände in seinen roten Gürtel steckte und seine Augen fest auf Sir Percivals Gesicht geheftet hielt. Laura, die auf ihres Mannes anderer Seite stand, hielt die Feder in der Hand und blickte ihn ebenfalls an. Er stand zwischen ihnen, indem er das Dokument fest mit der Hand niederdrückte und mich, die ich ihm gegenüber saß, mit einer solchen Mischung von Argwohn und Verwirrung anblickte, dass er mehr das Aussehen eines Gefangenen vor den Gerichtsschranken als das eines Edelmannes in seinem eigenen Hause hatte. »Unterschreibe hier«, wiederholte er sich plötzlich an Laura wendend und nochmals auf die Stelle hindeutend. »Was ist es, das ich unterschreiben soll?«, frug sie ruhig. »Ich habe keine Zeit, es dir auseinanderzusetzen«, entgegnete er. »Der Gig ist vor der Tür und ich muss fort. Und übrigens, wenn ich auch die Zeit dazu hätte, du würdest es doch nicht verstehen. Es ist eine bloße Form und voller technischer Advokatenausdrücke und dergleichen. Komm, komm, unterschreibe und lass uns mit der Sache zu Ende kommen, so schnell wir können.« Mir scheint, ich sollte doch wissen, was ich unterzeichne, Sir Percival, ehe ich meinen Namen unterschreibe.« »Unsinn, was wissen Weiber von Geschäften? Ich wiederhole dir, du würdest es nicht verstehen.« »Lass mich doch wenigstens den Versuch machen, es zu verstehen. Wenn Mr. Gilmore Geschäfte mit mir zu verhandeln hatte, erklärte er sie mir stets zuvor, und ich verstand ihn immer.« »Womöglich, er war dein Diener und daher genötigt, es dir zu erklären. Ich bin dein Mann und nicht so verpflichtet. Wie lange beabsichtigst du, mich noch warten zu lassen?« »Ich sage dir noch einmal, dass zum Lesen keine Zeit ist. Das Gig ist vor der Tür. Ich frage dich ein für allemal, willst du unterschreiben oder nicht?« Sie hielt noch immer die Feder in der Hand, ohne jedoch sich irgendwie zum Schreiben anzuschicken. »Falls meine Unterschrift mich zu irgendetwas verpflichtet, so habe ich doch gewiss das Recht zu wissen, was diese Verpflichtung ist«, sagte sie. Er nahm das Dokument und schlug zornig damit auf den Tisch. »Nur heraus damit«, rief er, »du hattest ja immer solch Talent, die Wahrheit zu sagen. Kehr dich nicht an Miss Halkamp oder Fosco, sage nur gerade heraus, dass du mich beargwöhnst.« Der Graf nahm eine Hand aus seinem Gürtel und legte sie Sir Percival auf die Schulter. Sir Percival warf sie gereizt ab. Der Graf legte sie mit unverminderter Gelassenheit wieder hin. »Beherrsche deine unglückliche Heftigkeit, Percival«, sagte er, »Lady Glyde hat Recht.« »Recht«, rief Sir Percival aus, »eine Frau hat Recht, ihrem Manne zu misstrauen?« »Du bist ungerecht, mich des Misstrauens gegen dich zu beschuldigen«, sagte Laura. »Frage Marianne, ob ich nicht recht habe zu verlangen, dass man mich mit dem Inhalte dieses Dokumentes bekannt mache, ehe ich es unterschreibe.« »Ich will durchaus nicht, dass an Miss Halcombe appelliert werde«, erwiderte Sir Percival. »Miss Halcombe hat mit der Sache nichts zu tun.« »Ich hatte bisher nicht gesprochen und hätte es auch jetzt lieber nicht getan, aber der bekümmerte Ausdruck auf Lauras Gesicht, als sie dasselbe zu mir wandte, sowie die impertinente Unbilligkeit im Betragen ihres Mannes, ließen mir keine andere Wahl, als um ihretwillen meine Meinung auszusprechen, sobald sie dieselbe forderte. »Verzeihen Sie, Sir Percival«, sagte ich, »aber als eine der Zeugen der Unterschrift wage ich zu mutmaßen, dass ich allerdings etwas mit der Sache zu tun habe. Lauras Einwand scheint mir ein durchaus billiger, und was mich selbst betrifft, so kann ich nicht die Verantwortung einer Zeugenschaft übernehmen, wo sie nicht zuvor deutlich davon unterrichtet ist, was sie unterschreibt.« »Eine trockene Erklärung, bei Gott«, rief Sir Percival aus, »wenn Sie sich wieder einmal zu eines Mannes Hause einladen, so rate ich Ihnen, Miss Halcombe, dass Sie nicht die Partei seiner Frau gegen ihn nehmen in einer Angelegenheit, die Sie nichts angeht.« Ich sprang auf, plötzlich, als ob er mich geschlagen hätte. Wäre ich ein Mann gewesen, so hätte ich ihn an der Schwelle seines eigenen Hauses zu Boden geschlagen und dasselbe verlassen, um es nie und unter keiner Bedingung wieder zu betreten. Aber ich war bloß ein Weib und liebte seine Frau so sehr. Und diese treue Liebe half mir, Gott sei Dank, so dass ich mich ohne ein Wort zu sagen wieder setzte. Sie wusste, was ich litt und unterdrückte, und eilte mit überströmenden Augen zu mir herum. »O Marianne«, flüsterte sie, »und wäre meine Mutter am Leben gewesen, sie hätte nicht mehr für mich tun können.« »Komm her und unterschreibe«, rief Sir Percival von der anderen Seite des Tisches. »Soll ich?«, frug sie flüsternd. »Ich will's tun, wenn du mir's sagst.« »Nein«, entgegnete ich, »das Recht und die Wahrheit sind auf deiner Seite. Unterschreibe nichts, das du nicht zuvor gelesen hast.« »Komm her und unterschreibe«, wiederholte er in seinem lautesten, aufgebrachtesten Tone. Der Graf, welcher Laura und mich mit schweigender Aufmerksamkeit beobachtet hatte, legte sich zum zweiten Male dazwischen. »Percival«, sagte er, »ich bedenke, dass ich mich in der Gegenwart von Damen befinde. Sei so gut, dich auch daran zu erinnern.« Sir Percival wandte sich sprachlos vor Wut gegen ihn. Des Grafen eiserne Hand fasste seine Schulter fester und seine sichere Stimme wiederholte ruhig, Sei so gut, wenn ich bitten darf, dich auch daran zu erinnern.« Sie blickten einander an. Sir Percival zog seine Schulter langsam unter des Grafen Hand fort, wandte langsam sein Gesicht von ihm ab, blickte eine Weile finster auf das Dokument, das auf dem Tische lag, und sprach dann mehr mit der verdrießlichen Unterwürfigkeit eines gezähmten Tieres als der schicklichen Ergebung eines überzeugten Mannes. »Ich wünsche niemanden zu beleidigen«, sagte er, »aber die Hartnäckigkeit meiner Frau würde einen Heiligen um seine Geduld bringen. Ich habe ihr gesagt, dass dies Dokument eine bloße Form ist, und was will sie weiter? Du magst sagen, was du willst, aber es macht keinen Teil der Pflicht einer Frau aus, ihrem Manne zu trotzen. Noch einmal, und zwar zum letzten Male, Lady Glyde, wollen Sie unterzeichnen oder nicht?« Laura kehrte an seine Seite zurück und nahm die Feder wieder auf. »Ich will gern unterzeichnen«, sagte sie, »wenn du mich nur wie ein urteilsfähiges Wesen behandeln willst. Es ist mir einerlei, welches Opfer man von mir verlangt, solange es sonst niemanden schaden könnte oder schlimme Erfolge haben.« »Wer spricht von Opfern?« unterbrach er sie mit einer halb unterdrückten Wiederkehr seiner früheren Heftigkeit. »Ich wollte nur sagen«, fuhr sie fort, »dass ich keine Zugeständnisse verweigern werde, die ich in Ehren machen kann. Warum sollte es dich so heftig gegen mich aufbringen, wenn ich zögere, ein Dokument zu unterschreiben, über welches ich gar nichts weiß? Ich finde es ziemlich hart, dass du so viel mehr Rücksicht auf Graf Hoskos Skrupel nehmen solltest als auf die meinigen.« Diese unglückselige, wenngleich sehr natürliche Anspielung auf des Grafen merkwürdige Gewalt über ihren Gemahl ließ, so indirekt sie auch war, Sir Percivals in der Asche glühende Wut wieder in hellen Flammen auflodern. »Skrupel«, wiederholte er, »deine Skrupel. Es ist etwas spät, damit jetzt anzufangen. Ich hätte gedacht, dass du mit all derlei Schwächen fertig gewesen wärest, als du aus der Notwendigkeit eine Tugend machtest, indem du mich heiratetest.« So wie er die Worte ausgesprochen, warf Laura die Feder hin, sah ihn mit einem Ausdrucke in ihren Augen an, den ich, solange ich sie kannte, nie darin gesehen hatte, und wandte ihm in tiefem Schweigen den Rücken. Die starke Kundgebung ihrer offensten, bittersten Verachtung war ihr so ganz unähnlich, lag so wenig in ihrem Charakter, dass sie uns alle zum Schweigen brachte. Es lag ohne Zweifel unter der bloßen oberflächlichen Grobheit der Worte ihres Mannes noch etwas Besonderes verborgen. Es musste irgendeine lauernde Beleidigung darunter liegen, die ich nicht erraten konnte, die aber das Zeichen ihrer Entweihung so deutlich auf ihr Gesicht geprägt hatte, dass selbst ein Fremder es zu sehen vermocht hätte. Der Graf, der kein Fremder war, sah es so deutlich wie ich. Als ich meinen Sessel verließ, um zu Laura zu treten, hörte ich, wie er Sir Percival, »du Blödsinniger«, zuflüsterte. Laura ging vor mir der Tür zu, als ich mich ihr näherte, und zu gleicher Zeit redete Sir Percival sie noch einmal an. »Du weigerst dich also entschieden, mir deine Unterschrift zu geben?« sagte er in dem veränderten Tone eines Mannes, der sich bewusst geworden, dass er sich durch seine ungezügelte Sprache ernstlichen Schaden zugefügt hat. »Nach dem, was du gesagt hast«, sprach sie mit fester Stimme, »verweigere ich meine Unterschrift, bis ich jedes Wort in jenem Dokumente von Anfang bis zu Ende desselben gelesen habe. Komm, Marian, wir sind lange genug hier gewesen.« »Einen Augenblick«, rief der Graf, ehe Sir Percival widersprechen konnte, »einen Augenblick, Lady Glyde, ich bitte Sie.« Laura würde das Zimmer verlassen haben können, ohne ihn zu beachten, doch hielt ich sie zurück. »Mache dir den Grafen nicht zum Feinde«, flüsterte ich ihr zu. »Was du auch sonst tun magst, ihn mache dir nicht zum Feinde.« Sie gab nach. Ich schloss die Tür wieder, und wir blieben wartend daneben stehen. Sir Percival setzte sich am Tische nieder, stützte den Arm auf das Dokument und den Kopf auf die geballte Faust. Der Graf stand zwischen uns, Herr über die schreckliche Lage, in der wir uns befanden, wie er über alles Herr ist. »Lady Glyde«, sagte er mit einer Sanftmut, die sich mehr an unsere verlassene Lage als an uns selbst zu richten schien, »bitte verzeihen Sie mir, wenn ich es wage, einen Vorschlag zu machen, und bitte glauben Sie mir, dass meine Hochachtung und aufrichtige Freundschaft für die Herrin dieses Hauses meine Worte diktiert.« Er wandte sich scharf zu Sir Percival. »Ist es durchaus notwendig«, frug er, »dass dies Ding da unter deinem Ellenbogen heute unterschrieben werde?« »Es ist notwendig für meine Pläne und Wünsche«, war die verdrießliche Antwort, »aber diese haben, wie du wahrscheinlich bemerkt hast, bei Lady Glyde kein Gewicht.« »Beantworte meine bestimmte Frage deutlich. Kann das Geschäft der Unterschrift bis morgen verschoben werden, ja oder nein?« »Ja, wenn du darauf bestehst. Wozu vergeudest du da deine Zeit hier? Lass die Unterschrift bis morgen warten, bis du zurückkommst.« Sir Percival blickte mit gerunzelter Stirn und einem Fluche in die Höhe. »Du erlaubst dir einen Ton gegen mich, der mir nicht gefällt«, sagte er, »und den ich mir von keinem Manne gefallen lassen werde.« »Ich rate dir zu deinem Besten«, sagte der Graf mit einem Lächeln ruhiger Verachtung. »Lass dir Zeit und erlaube Lady Glyde, sich Zeit zu nehmen. Hast du vergessen, dass dein Gig vor der Tür wartet? Mein Ton überrascht dich? Wie? Wohl möglich. Es ist der Ton eines Mannes, der sich beherrschen kann. Wie viele Dosen guten Rats habe ich dir bereits eingegeben? Mehr als du zählen kannst. Habe ich jemals Unrecht gehabt? Ich fordere dich heraus, mir ein Beispiel davon zu geben. Geh, fahr aus. Die Unterschrift hat Zeit bis morgen. Lass sie warten und komme darauf zurück, wenn du wieder nach Hause kommst.« Sir Percival zögerte und sah auf seine Uhr. Seine Besorgnis wegen der geheimen Reise, die er vorhatte, stritt von des Grafen Worten aufs Neue erregt, offenbar mit seiner Besorgnis, Lauras Unterschrift zu erhalten. Er überlegte einen Augenblick und erhob sich dann von seinem Sessel. »Es ist sehr leicht, mich zu überreden, wenn ich keine Zeit habe, um dir zu antworten. Ich will deinen Rat befolgen, Fosco, nicht weil ich seiner bedürfte oder ihn für gut hielte, sondern weil ich hier nicht länger warten kann.« Er hielt inne und wandte sich mit einem finsteren Blicke zu seiner Frau. »Wenn du mir nicht morgen, sobald ich zurückkomme, deine Unterschrift gibst...« Das Übrige wurde durch das Geräusch übertönt, mit dem er den Schrank öffnete und das Dokument wieder verschloss. Dann nahm er Hut und Handschuhe vom Tische und wandte sich der Tür zu. Laura und ich traten zurück, um ihn vorüberzulassen. »Denk an morgen«, sagte er zu seiner Frau und ging hinaus. Wir warteten, um ihn über den Flur gehen und fortfahren zu lassen. Der Graf trat zu uns heran, während wir an der Tür standen. »Sie haben Percival soeben in seinem allerungünstigsten Lichte gesehen, Miss Halcombe«, sagte er. »Als sein alter Freund bedauere ich ihn und schäme mich seiner. Als sein alter Freund aber verspreche ich Ihnen auch, dass er sich morgen nicht wieder auf so unwürdige Weise gebärden soll wie heute.« Laura hatte meinen Arm genommen, während er sprach, und sie drückte ihn bedeutungsvoll, als Fosco geendet hatte. Es wäre für jede Frau eine schwere Probe gewesen, dabei zu stehen, wenn ein Freund ihres Mannes sich anmaßte, in ihrem eigenen Hause Entschuldigungen für dessen Betragen zu machen, und eine solche war es für sie. Ich dankte dem Grafen höflich und führte sie hinaus. Ja, ich dankte ihm, denn ich fühlte bereits mit einem Bewusstsein unaussprechlicher Hilflosigkeit und Demütigung, dass es entweder sein Interesse oder seine Laune sei, mein Bleiben in Blackwater Park zu sichern, und ich wusste, dass ich nach Sir Percivals Benehmen gegen mich, ohne den Beistand, der in des Grafen Einfluss lag, nicht bleiben zu dürfen, hoffen konnte. Sein Einfluss, der Einfluss, den ich von allem am meisten fürchtete, war jetzt die einzige Macht, die mich in der Stunde ihrer größten Not an Laura hielt. Wir hörten das Knirschen der Räder des Gigs auf dem Kieswege, als wir in den Flur traten. Sir Percival war fortgefahren. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 25. Januar 2024.